Erster Jesaja, der Sohn von Amoz, spricht über Babel. Zweiter stellt ein Zeichen auf einem Berg auf. Ruft die Leute laut. Winkt mit der Hand. Sie sollen in die Stadt der Herrscher gehen. Dritter Gott sagt, ich habe meine Krieger gerufen. Sie sind stark und stolz. Sie sollen meinen Zorn zeigen. Vierter hört. Es gibt Lärm auf den Bergen. Viele Soldaten sind da. Viele Länder und Völker kommen zusammen. Gott sammelt ein großes Heer. Fünfter, sie kommen von weit her. Sie kommen vom Ende der Welt. Gott und seine Helfer sind da. Sie wollen die ganze Erde zerstören. Sechster weint. Der Tag des Herrn ist bald da. Er kommt wie eine Zerstörung. Gott, der Mächtige, bringt sie. Siebter, alle Hände werden schwach sein. Alle Menschen werden Angst haben. Achter, sie werden sehr erschrecken. Sie haben Schmerzen wie eine Frau bei der Geburt. Sie sehen sich gegenseitig an. Ihre Gesichter sind rot wie Feuer. Neunter, der Tag des Herrn kommt. Er ist schlimm und voller Zorn. Er macht die Erde zur Wüste. Er wird die schlechten Menschen töten. Zehnter, die Sterne am Himmel geben kein Licht mehr. Die Sonne wird dunkel, wenn sie aufgeht. Der Mond wird auch nicht mehr leuchten. Elfter, Gott sagt, ich bestrafe die bösen Menschen. Ich beende den Stolz der Hochmütigen. Ich mache die starken, bösen Menschen klein. Zwölfter, ich mache die Menschen selten. Sie werden seltener sein als Gold. Dreizehnter, darum lasse ich den Himmel beben. Die Erde wird zittern und sich bewegen. Das ist der Zorn Gottes. Vierzehnter, die Menschen fliehen wie scheue Tiere. Sie sind wie Schafe ohne Hirten. Jeder geht zu seinem Volk. Jeder flieht in sein Land. Fünfzehnter, wer gefangen wird, stirbt. Wer erwischt wird, stirbt durch das Schwert. Sechzehnter, ihre Kinder werden getötet. Ihre Häuser werden leer gemacht. Ihre Frauen werden schlecht behandelt. Siebzehnter, ich rufe die Meder gegen sie. Die Meder wollen kein Silber. Sie wollen kein Gold. Achtzehnten, Pfeile töten junge Männer. Sie haben kein Mitleid mit Babys. Sie haben kein Mitleid mit Kindern. Neunzehnter, Babylon ist eine schöne Stadt. Sie ist der Stolz der Chaldäer. Aber es wird ihr schlecht gehen. Gott zerstörte Sodom und Gomorra. So wird es auch Babylon gehen. Zwanzigster, niemand wird dort wohnen. Für immer wird es leer sein. Araber werden dort nicht zelten. Hirten werden dort keine Tiere weiden lassen. 21. Wüstentiere werden dort leben. Eulen werden in den Häusern sein. Strauße werden dort wohnen. Wilde Geister werden dort tanzen. 22. Wilde Hunde heulen in den Palästen. Schakale sind in den schönen Häusern. Die Zeit für Babylon ist bald da. Es wird schnell geschehen.